Erster, nachdem Salomo den Bau des Tempels für den Herrn, seinen eigenen Palast und alle seine anderen Pläne erfolgreich beendet hatte, zweiter erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, genau wie er es früher in Gibeon getan hatte. Dritter, der Herr sagte zu ihm, ich habe dein Gebet gehört und diesen Tempel geheiligt, damit mein Name dort für immer bleibt und ich ihn stets beschütze. Vierter, wenn du mir nun so treu und aufrichtig folgst wie dein Vater David und alle meine Gesetze beachtest. Fünfter, dann werde ich dafür sorgen, dass deine Nachkommen für immer über Israel regieren, wie ich es deinem Vater versprochen habe. Sechster, wenn ihr oder eure Kinder euch jedoch von mir abwendet und anderen Göttern dient, anstatt meine Gebote zu halten. Siebter, dann werde ich Israel aus diesem Land vertreiben und diesen Tempel, den ich geheiligt habe, verlassen und zerstören. Achter, obwohl dieser Tempel jetzt prächtig ist, wird er dann nur noch ein Trümmerhaufen sein, über den sich die Vorbeigehenden entsetzen. Neunter, man wird dann erklären, dass dies geschah, weil sie den Herrn verlassen haben, der ihre Vorfahren aus Ägypten rettete. Zehn. Nach 20 Jahren, in denen Salomo den Tempel des Herrn und seinen eigenen Palast gebaut hatte, war die Arbeit abgeschlossen. Elfter, da König Hiram von Tyrus ihn mit wertvollem Holz und viel Gold unterstützt hatte, schenkte Salomo ihm 20 Städte in Galiläa. Zwölfter, als Hiram jedoch aus Tyrus kam, um sich die Städte anzusehen, war er mit dem Geschenk von Salomo nicht zufrieden. 13. Er fragte, was sind das für Städte, mein Bruder, und deshalb nennt man diese Gegend bis heute das Land Kabul. 14. Trotzdem schickte Hiram dem König Salomo eine sehr große Menge Gold für seine weiteren Vorhaben. 15. Salomo setzte Zwangsarbeiter ein, um den Tempel, seinen Palast, die Stadtmauern von Jerusalem und verschiedene Festungen im Land zu bauen. 16. Zuvor hatte der König von Ägypten die Stadt Gezer erobert und sie seiner Tochter, die Salomos Frau war, als Hochzeitsgeschenk gegeben. 17. Salomo baute daraufhin die Stadt Gezer wieder auf und befestigte auch das untere Beth Horan, um das Land zu sichern. 18. Er baute außerdem die Städte Baalat und Tamar in der Wüste aus, damit sie als wichtige Stützpunkte dienten. 19. Er errichtete Vorratsstädte sowie Plätze für seine Wagen und Pferde überall dort, wo er in seinem Reich bauen wollte. 20. Es gab noch Reste der ursprünglichen Völker im Land, wie die Amoriter und Hethiter, die nicht zum Volk Israel gehörten. 21. Da die Israeliten diese Völker früher nicht vertrieben hatten, machte Salomo deren Nachkommen zu Zwangsarbeitern, was sie bis heute geblieben sind. 22. Die Israeliten selbst musste jedoch niemand als Sklaven dienen, sondern sie arbeiteten als Soldaten, Beamte oder Offiziere in der Armee. 23. Insgesamt gab es 550 oberste Aufseher, welche die Verantwortung für die Arbeiter bei den großen Bauprojekten Salomos trugen. 24. Sobald die Tochter des Pharao in ihren neuen Palast umgezogen war, ließ Salomo auch die Befestigungsanlagen in Jerusalem fertigstellen. 25. Dreimal im Jahr brachte Salomo auf dem Altar Opfer dar, während er gleichzeitig den Tempel pflegte und seine religiösen Pflichten erfüllte. 26. König Salomo baute auch eine Flotte von Schiffen in Ezjongeber, das im Land Edom direkt am Roten Meer liegt. 27. König Hiram schickte erfahrene Seeleute aus seinem Volk, damit sie zusammen mit den Männern von Salomo auf den Schiffen arbeiteten. 28. Sie segelten gemeinsam nach Ophir und brachten von dort eine riesige Menge Gold zurück, das sie dem König Salomo übergaben.